Und gute Dusche ohne Chlor von der Gegenteil. Alle Dame Torte, man fragt nicht zu. Getränke und Zitronen, doch das ist schon genug. Er kommt und sein Verbrecher. Man ist die Karte, der mir Recher. Er ist an der Schicht in Selbstverfuss. Und das ist fast nicht an seiner Brust. So geht auf jede Dämon. Sein Angst ist ihm klar. Die Bullen bringen ihn zu Herzen. Ich glaub, sie angestellt war. Er ist vermummt und militant. Und manchmal hat er einen Stein in der Hand. Die Bullen ist er nicht mehr unbekannt. Er ist ein Film, ist auch schon lange an der Bar. Er ist Gott und ein Verbrecher. Man nennt die Karte aus dem Recher. Er ist anders, er ist uns erst verfolgt. Und hat die Fackel an seiner Brust. Nicht die 20.000 Bullen. Auf jeden Fall die Hand. Nicht die 20.000 Knüppel. In ihrer Hand. Und nicht die vielen Knarren. Und die vielen Gasgranaten. Nicht die vielen Panzer. Und nicht die vielen Soldaten. Sondern er ist tot und ein Verbrecher. Man ist die Karl aus dem Drescher. Er ist anders, er ist ihm selbstbewusst. Und trägt den Schwachen, denn an seiner Brust. Yeah! Er ist tot und ein Verbrecher. Man nennt die Karl aus dem Recher. Er ist an der Schüssel selbstbewusst. Und trägt den Schwachen an seiner Brust. Er ist dort und ein Verbrecher. Man nennt die Karl aus dem Recher. Er ist an der Schüssel selbstbewusst. Und trägt den Schwachen an seiner Brust.